Kundgabe 6439. Empfangen durch Bertha Dodde am 30.12.1955. Gedenket des Endes. An alle Menschen richte ich die gleiche Mahnung. Gedenket eures Endes. Denn es ist euch allen beschieden. Ihr alle müsset vorerst mit einem natürlichen Abruf von dieser Erde rechnen, wenn eure Stunde gekommen ist. Viele von euch aber werden vorzeitig das Erdenleben verlassen müssen, die ich nicht meinem Gegner in die Hände fallen lassen will, weil ihre Widerstandskraft nicht stark genug ist, um in der letzten Zeit standzuhalten seinen Bedrängungen. Aber auch die Menschen, die das Ende erleben, müssen mit einer kürzeren Lebensdauer rechnen, als sie naturgemäß annehmen. Denn dieses Ende steht euch nahe bevor. Und ihr Menschen seid alle nicht so ausgereift, dass ihr ohne Bedenken dieses Ende erwarten könnet. Und darum ermahne ich euch alle, in Anbetracht des nahen Endes noch eifrig an eurer Seele zu arbeiten. Ich ermahne euch, bewusst zu leben und keinen Tag vorübergehen zu lassen, wo ihr nicht eine Liebetat vollbracht habt, wo ihr nicht eurer Seele etwas dargeboten habt, was ihr emporhilft zur Höhe. Ich ermahne euch alle dringend, mein Wort in Empfang zu nehmen, euch von mir ansprechen zu lassen, um mit meinem Wort auch Kraft entgegenzunehmen, die euch emporhilft zur Höhe. Lebet nicht nur euer irdisches Leben, sondern vertiefet euch jeden Tag einmal wenigstens in mein Wort. Haltet kurze Zeit Zwiesprache mit mir und empfehlet euch mir und meiner Gnade. Schon ein inniger Gedanke an mich ist für eure Seele eine Labsal. Und so ihr mein Wort leset oder höret in stiller Andacht, führet ihr der Seele eine Nahrung zu, die ihr sicher zum Ausreifen verhilft. Ich ermahne euch Menschen nur, bewusst zu leben, daran zu denken, dass euer Leben nicht mehr lange währet und dass ihr eurer Seele ein erträgliches Los schaffet nach dem Tode ihres Leibes. Lasset die Zeit nicht verstreichen, die euch noch bleibt, bis zum Ende. Lasset sie nicht ungenützt für eure Seele vorübergehen. Und eure Seele bedenket ihr nur dann, wenn ihr euch geistigen Gedanken hingebet, wenn ihr euch verbindet in Gedanken mit eurem Gott und Schöpfer von Ewigkeit, der euer aller Vater ist, der euch in sein Reich aufnehmen möchte, dazu aber euer eigener Wille erforderlich ist, der Seele einen Zustand zu schaffen, der ihr den Eintritt in mein Reich gestattet. Darum ermahne ich euch immer wieder, gedenket des Endes. Solange ihr mitten im Leben steht, wehret ihr diesen Gedanken immer ab, weil ihr nicht wisset, dass euch nachher ein überaus seliges Los beschieden sein kann. Meine Liebe aber möchte euch ein seliges Los bereiten. Darum ertönen euch ständig diese Mahnrufe von oben, weil ihr selbst es wollen müsset, dass ihr selig werdet. Jede besinnliche Stunde, jede Zeit der inneren Einkehr wird für euch von größtem Segen sein. Doch wehe denen, die dazu niemals Zeit finden, die der Welt so verhaftet sind, dass sie sich nicht für kurze Zeit von ihr zu lösen vermögen. Denn dieser hat mein Gegner fest in seiner Gewalt, und sie werden schwerlich von ihm freikommen, wenn ihnen nicht geholfen wird durch liebende Fürbitte, durch den Anruf Jesu Christi, dass er selbst ihnen helfe. Mich könnet ihr jederzeit rufen, und ich werde euch hören. Denn ich will euch lösen aus seinen Fesseln, nicht aber eure Gefangenschaft verlängern. Gedenket des Endes und gedenket eures Seelenzustandes. Rufet zu mir um Hilfe. Dies sollen meine immerwährenden Mahnungen zu Wege bringen, dass ihr in Verbindung bleibet mit dem, der allein euch helfen kann, dass ihr eure Blicke und Rufe himmelwärts richtet und euch immer bewusst werdet und bleibet, dass ihr nicht ewig lebet auf dieser Erde. Amen.